Wespe, komm in meinen Mund, mach mir Sprache innen und außen, mach mir was am Hals, zeig's dem Gaumen, zeig es uns. So ging das, so gingen die 80er Jahre, als wir jung und im Westen waren. Sprache, mach die Zunge heiß, mach den ganzen Rachen wund, gib mir Farbe, kriech da rein. Zeig mir Wort und Wespenfleiß, mach's dem Deutsch am Zungengrund, innen muss die Sprache sein. Immer auf Nesquik, immer auf Kante. Das waren die 90er, waren die Nuller, Jahre und so geht das auf dem Land. Halt die Außensprache kalt, innen sei Insektendunst, mach es mir, mach mich gesund, Wespe, komm in meinen Mund.